Achtes Kapitel. Herr Gabele hat zu kleine Fenster. Diplomatische Gespräche. Heiratspläne. Fräulein Gerlach ist ganz Ohr. Hofrat Strobel ist recht besorgt. In Wien, in der Roten Turmstraße, tritt Lotte aus der Wohnung und klingelt an der gegenüberliegenden Tür. Da haust ein Maler namens Gabele, der sie gern einmal zeichnen möchte. Ah, du Luisel. Grüß Gott, Herr Gabele. Heute habe ich Zeit für Sie, zum Malen. Das ist aber fein, Luisel. Komm, setz dich da in den Sessel. Dieses schlechte Licht rein, gar nichts kann man sehen. Tja, ein Atelier müsste man haben. So, Luisel, dann wollen wir mal. Warum mieten Sie sich denn keins, Herr Gabele? Weil es keine zu mieten gibt. Ateliers sind selten. Vati hat ein Atelier mit großen Fenstern und Licht von oben. Hm. Am Kärntnerring. Ja. Sagen, zum Komponieren braucht man doch gar nicht so viel Licht wie zum Malen, nicht wahr, Herr Gabele? Nein, das braucht man nicht, Luisel. Eigentlich könnte Vati doch mit Ihnen tauschen. Dann hätten Sie größere Fenster und mehr Licht zum Malen. Und Vati hätte eine Wohnung zum Komponieren, gleich hier neben der anderen. Wäre das nicht praktisch? Das wäre in der Tat praktisch, Luisel. Es fragt sich nur, ob der Papa der gleichen Meinung ist. Na, ich werde ihn fragen, Herr Gabele. Gleich nachher. Herr Palfi sitzt in seinem Atelier und hat Besuch. Damenbesuch. Fräulein Irene Gerlach hat zufällig ganz in der Nähe Besorgungen machen müssen. Und da hat sie sich gedacht, spring's mal geschwind zum Ludwig hinauf, gell? Irene Gerlach weiß, was sie will. Sie will Herrn Palfi heiraten. Er ist berühmt, er gefällt ihr, sie gefällt ihm. Allzu große Schwierigkeiten stehen also nicht im Wege. Grüß Gott, Vati. Ich wollte dir ein paar Blumen bringen. Oh, guten Tag, Fräulein Gerlach. Soll ich rasch einen Kaffee kochen? Wir müssen doch deinem Besuch etwas anbieten, Vati. Wenn man dich und deine Tochter so sieht, hat man den Eindruck, dass du unter ihrem Pantoffel stehst. Naja, sie hat neuerdings eine ziemlich entschlossene Art. Aber was sie tut, ist goldrichtig. Da kannst du nichts machen. Aber für einen Kaffee ist schon ein bisschen spät. Hm? Dankeschön, Luisa. Und Sie, Fräulein Gerlach? Nein, nein, danke, Luisel. Ich muss sowieso gleich wieder gehen. Darf ich mich ein bisschen dazusetzen? Neben dir, Vati? Aber natürlich, Kind. Komm, setz dich. Ich war eben bei Herrn Gabele, Vati. Ach, hat er dich gezeichnet? Nur ein bisschen. Mhm. Weißt du, er hat zu wenig Licht. So? Vor allem braucht er welches von oben, sagt er. So wie hier. Na, dann soll er sich halt ein Atelier mit Oberlicht mieten. Das habe ich ihm ja auch gesagt. Aber sie sind alle vermietet, die Ateliers. Sag mal, Vati, zum Komponieren braucht man doch eigentlich gar kein Oberlicht, oder? Nein, eigentlich nicht. Wenn du nur mit Herrn Gabele tauschen würdest, Vati. Ja, aber... Dann hätte Herr Gabele ein Atelier mit so viel Licht, wie er braucht. Und du wohntest direkt neben uns. So. Neben Resi und mir. Dann bist du allein, genau wie hier. Und wenn du nicht allein sein willst, gehst du bloß über den Flur und bist da. Ach. Du brauchst nicht einmal einen Hut aufzusetzen. Ja, ich muss jetzt allerschnellstens haben. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Es waren ja aber auch so interessante Gespräche. Auf Wiedersehen, Luise. Auf Wiedersehen, Fräulein Gerlach. Auf heute Abend also. Vielleicht hast du keine Zeit. Wieso, Liebling? Vielleicht ziehst du gerade um. Lach nicht so früh. Wie ich deine Tochter kenne, hat sie bereits die Möbelpacker bestellt. Herr Palfi kehrt in sein Atelier zurück. Er schlägt ein paar Takte auf dem Flügel an. Er geht mit großen Schritten in dem Raum auf und ab. Hör mal, Luise, ich hab's nicht gern, wenn sich andere Leute für mich den Kopf zerbrechen. Auch meine Tochter nicht. Ich weiß selber, was für mich am besten ist. Natürlich, Vati. Sag mal, kommst du heute zum Abendessen? Nein, heute nicht. Na dann grüß Gott, Vati. Grüß Gott, Luise. Wieder sind Wochen vergangen. Fräulein Irene Gerlach hat den Auftritt im Atelier nicht vergessen. Sie hat den Vorschlag des Kindes, der Vater möge die Wohnung am Ring mit der des Malers Gabele tauschen, als das aufgefasst, was es war, als Kampfansage. Aber sie kennt ihre Waffen und weiß sie zu gebrauchen, bis der Herr Kapellmeister kapituliert. Eines Abends steigt Herr Ludwig Palfi langsam die Treppe zu seiner Wohnung hinauf. Die Stufen tun, als wären sie doppelt so hoch wie sonst. Er hängt den Mantel und den Hut an einen Garderobenhaken, zieht das Jackett straff und öffnet die Zimmertür. Vati, soll ich dir einen Kaffee machen? Nein, danke, danke. Ich muss mit dir sprechen. Bitte setz dich. Ja, also, Luisel, Es handelt sich um eine wichtige und ernste Angelegenheit. Seit deine Mutter nicht mehr da ist, bin ich allein gewesen. 7 Jahre lang. Natürlich nicht völlig allein. Ich habe ja dich gehabt. Und ich habe dich ja noch. Kurz und gut. Ich will nicht länger allein sein. Es wird sich etwas ändern in meinem und dadurch auch in deinem Leben. Ich habe mich entschlossen, wieder zu heiraten. Nein! Bitte nein, Vati! Bitte nein! Bitte nein! Aber du kennst doch Fräulein Gerlach bereits. Sie hat dich sehr gern. Und sie wird dir eine gute Mutter sein. Böse Stiefmütter kommen überhaupt nur noch im Märchen vor. Also, Luisa, ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist der vernünftigste kleine Kerl, den es gibt. So, und jetzt muss ich gehen. Mit dem Loser den Rigoletto korrepetieren. Vati! Lotte ist aus ihrer Betäubung erwacht. Auch in der Verzweiflung bewahrt und bewährt sich ihr praktischer Sinn. Was ist zu tun? Denn dass etwas getan werden muss, steht fest. Niemals darf Vati eine andere Frau heiraten. Niemals! Es bleibt nur ein Weg, und diesen Weg muss Lottchen selber gehen. Sie holt das Telefonbuch. Gerlach, Gerlach. Ach da! Gott sei Dank, es gibt nicht viele Gerlachs. Gerlach Dieter, Trafikant. Nein. Gerlach Stefan, Generaldirektor der Wiener Gaststätten GmbH, Kobenzlallee 43. Ah ja, das wird er sein. Der Vati hat doch neulich erzählt, Fräulein Gerlachs Vater gehörten Hotels und Restaurants. Kobenzlallee. Ach, die Resi wird mir schon erklären, wie ich da hinkomme. Was willst denn in der Kobenzlallee, Luisel? Och, ich muss wen sprechen. So? Ja, mei. Komm aber bald wieder, gell? Ein Stubenmädchen tritt in Irene Gerlachs elegantes Zimmer und meldet Luise Palfi an. Wie nett, dass du mich besuchen kommst. Da sieht man's, wie unaufmerksam ich bin. Ich hätte dich schon längst einmal einladen sollen. Willst du nicht ablegen? Danke. Ich will nicht lange bleiben. So. Aber zum Hinsetzen wirst du hoffentlich Zeit haben. Bist du zufällig hier vorbeigekommen, Luisa? Nein, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin ganz Ohr, Luisa. Warum handelt es sich denn? Vati hat gesagt, dass Sie ihn heiraten wollen. Hat er das wirklich gesagt? Hat er nicht eher gesagt, dass er mich heiraten will? Aber das ist wohl Nebensache. Also, ja, Luisa, dein Vati und ich, wir wollen heiraten. Und du und ich werden gewiss gut miteinander zurechtkommen. Davon bin ich fest überzeugt. Du nicht? Pass auf, wenn wir erst einige Zeit zusammen gewohnt und gelebt haben, werden wir die besten Freundinnen geworden sein. Wir wollen uns beide Mühe geben, ja? Hier hast du meine Hand darauf. Sie dürfen Vati nicht heiraten. Und warum nicht? Weil sie es nicht dürfen. Oh, das ist ja wohl keine sehr befriedigende Erklärung. Du willst mir verbieten, die Frau deines Vaters zu werden? Ja. Das ist wirklich allerhand. Ich muss dich bitten, jetzt nach Hause zu gehen. Ob ich deinem Vater von diesem merkwürdigen Besuch erzähle, werde ich mir noch überlegen. Auf Wiedersehen. Lassen Sie uns so, wie wir sind. Bitte, bitte. Lotte ist nach Hause gegangen. Der Herr Kapellmeister Palfi kommt heute nicht zum Abendessen, da er in der Oper dirigieren muss. Resi leistet dem Kind, wie immer in solchen Fällen, Gesellschaft bei Tisch. Du isst ja halt gar nichts, Luisel. Und ausschauen tust wie ein Geist, rein weg zum Fürchten. Na, was ist denn los mit dir? Gib mal deine Hand her. Oh mei, du hast ja Fieber, Luisel. Gleich gehst ins Bett. Komm, ich trag dich. Nichts dem Vati erzählen, Resi. Bitte, bitte, hörst du? Na, na, lass nur gut sein, Luisel. Und schlaf jetzt erst einmal. Resi deckt das Kind zu und türmt Kissen und Decken übereinander. Dann rennt sie zum Telefon und ruft den Herrn Hofrat Strobel an, der sofort zu kommen verspricht. Er ist genauso aufgeregt wie die Resi. Sie ruft auch noch in der Staatsoper an, wo man verspricht, dem Herrn Kapellmeister Bescheid zu geben. Nach der Vorstellung rast der Herr Kapellmeister Palfi Hals über Kopf heim. Das Taxi kann gar nicht schnell genug um die Ecke jagen. In der Roten Turmstraße findet er den Herrn Hofrat am Bett seines Kindes. Wie geht's ihr denn, Herr Hofrat? Nicht gut. Ich habe eine Spritze gegeben. So, Masern? Ach, keine Spur. Das Kind macht offenbar eine schwere seelische Krise durch. Wissen Sie etwas davon? Nein. Haben Sie wenigstens eine Vermutung? Nein. Ich weiß freilich nicht, ob's damit etwas zu schaffen hat. Ja? Aber heute Nachmittag ist sie ausgegangen, weil sie wen sprechen müsst. Und ehe sie ging, hat sie mich gefragt, wie sie am besten zur Kobenzlallee käme. Zur Kobenzlallee? Zur Kobenzlallee. So, ich gehe schnell telefonieren. Irene Gerlach. Irene, war Luise heute Nachmittag bei dir? Ja, aber wieso erzählt sie dir das? Und was wollte sie? Das lass dir nur auch von ihr erzählen. Ach, antworte doch bitte, Irene. Wenn man es genau nimmt, kam sie, um mir zu verbieten, deine Frau zu werden. Was ist los?